Ihr hört Framats Musikalisches Fundbüro, Unvergessenes, Vergessenes und Unerhörtes aus den letzten 100 Jahren. Folge 136 mit Jason Becker, Art Pepper, Jesse Belvin, Steve Gibson and the Red Caps, Bo Diddley, Gene Vincent and the Blue Caps, Johnny Kidd and the Pirates, Ernie Freeman, Sonny Knight, Oscar Peterson, Grant Green, Georg Dubowski und Rachel Plaas. Thank you. Mundharmonikaspielerin Rachel Plas spielte auf Our Train Melody von 2023 ein relativ neues Modell der Firma Hohner, nämlich die Hohner Golden Melody Progressive. Inwiefern die sich dann in der Stimmung von der Golden Melody unterscheidet, konnte ich bisher nicht in Erfahrung bringen. Die Golden Melody ist ja genau in der Richterstimmung gestimmt, wie zum Beispiel die Blues Harps, also keine Mundharmonika in Sonderstimmung, wie zum Beispiel die in Moll gestimmten Modelle oder die Melody Maker von Lee Oscar. Auf die Mundharmonika-Virtuosin Rachel Plas aus Frankreich folgte ein Gitarrenvirtuose aus den USA, Jason Becker, den wir auf 11 Blue Egyptians von 1988 als damals noch gesunden 19-jährigen neoklassischen Metal-Gitarristen erleben durften. Nicht lange danach wurde bei Jason Becker ALS diagnostiziert. Unglaublicherweise lebt er immer noch. Sein Gitarrenspiel musste er nach wenigen Jahren natürlich aufgeben und mit dieser ALS lebt nun Jason Becker schon seit über 30 Jahren, eine Krankheit, die in der Regel schon nach wenigen Jahren, oft sogar nur wenigen Monaten zum Tod führt, vollkommen eingeschränkt und dennoch sagt er, mein Körper ist zwar tot, aber mein Geist lebt nach wie vor. Wir begeben uns zu einem weiteren Virtuosen, wechseln wiederum nicht nur das Genre, sondern auch das Instrument. Wir kommen zum Altsaxophonisten Art Pepper aus den USA. Erst ein Standard, Begin the Begin, aufgenommen in den 50er Jahren mit Art Pepper als Bandleader, danach als Begleitmusiker des Sängers Jesse Belvin, The Best is Yet to Come, etwa in der zweiten Hälfte der 50er Jahre eingespielt. Daraufhin hören wir dann nochmals Jesse Belvin mit Just Say Hello im Rhythm and Blues Genre, für das er dann eher bekannt war. Belvin wurde oft mit Sam Cooke verglichen, starb aber sogar noch früher und unter ähnlich zweifelhaften bzw. ungeklärten Umständen wie Sam Cooke. Ich wies ja schon daraufhin in einer anderen Folge von Framats musikalisches Fundbüro nach Just Say Hello, das übrigens einige Ähnlichkeiten mit Bill Ramsey's Souvenirs aufweist, hören wir Jump Blues mit Steve Gibson and the Redcaps, Boogie Woogie on a Saturday Night. We'll be right back. Just pick me a plum. You came along and everything's starting to hum. Still, it's a real good bet, the best is yet to come. The best is yet to come, and babe, won't it be fine? You think you seen the sun, but you ain't seen it shine. Wait till the warm-up's underway. Wait till our lips have met. Wait till you see that sunshine day. You ain't seen nothing yet. The best is yet to come, and babe, won't it be fine? The best is yet to come, come the day you're mine. Come the day you're mine, I'm gonna teach you to fly. We've only tasted the wine, we're gonna drain the cup dry. Wait till your charms are ripe for these arms to surround. You think you've flown before, but you ain't left the ground. Wait till you're locked in my embrace. Wait till I draw you near. Wait till you see that sunshine place. Ain't nothing like it here. The best is yet to come, and babe, won't it be fine? The best is yet to come, come the day you're mine. Boop, bop, boop, bop, shit, bop, boop, bop, boop. We said goodnight. Boop, bop, boop, at bop, your front door. Boop, bop, boop, I stole bop, the kids. Boop, bop, mm-hmm. Then one more. But when I got home, I missed you so that I had to call just to say hello. Oh, tick-a-tick-a-tock, I listen to the clock, I swear the clock is wrong. Before I looked at you, I never, never knew a night could be so long. And tomorrow night may be longer still. I'll call again. Well, you can bet that I will. At about this time, I'll be coming through just to say hello and that I love you. Ticka, ticka, tock, I listen to the clock, I swear that the clock is wrong. Before I looked at you, I never, never knew a night could be so long. And tomorrow night may be longer still. I'll call again, ah, you can bet that I will. At about this time, I'll be coming through just to say hello and that I love you. And that I love you. On a Saturday night, that's the scene, it is a wonderful sight. That's the time when Manhattan is gay. Everyone escapes the cares of the day. When they start to dance, their troubles away. Boogie, boogie, from the swanky to the cold water flats. Parlor floors are jamming, rockin' cats. Boogie music is the feature, no doubt. Piano plunkers busy beating it out. There is something fascinating about boogie, boogie. There's no time for frowning. Darkness turns to light. Fair good ancient clowning makes the world all right. That's wisdom. Boogie woogie on a Saturday night. Everybody there is high as a kite. Everybody there treats you like a pal. Every guy can find romance with a gal. Nights on Saturday are good for morale. Boogie woogie. There's no time for frowning. Darkness turns to light. That good nature clowning makes the world all right. That's wisdom. Boogie woogie on a Saturday night. Everybody there is high as a kite. Everybody there treats you like a pal. Every guy can find romance with a gal. Nights on Saturday are good for morale. Boogie woogie. Every Saturday night when the guests get right, they really float their top. They throw the boogie on the Saturday night. Nachtrag zum Gitarristen und Basssänger Steve Gibson, der hatte 1944-45 innerhalb von 9 Monaten 4 seiner Platten in den Rhythm and Blues Hit Paraden platzieren können. 1951, als er für RCA Boogie Woogie on a Saturday Night auf Shellac bannte, waren seine Tage als Chartstürmer allerdings schon Vergangenheit, aber dafür war er eine Live-Attraktion wie auch The Trainiers oder Louis Jordan. Das Besondere an Steve Gibson and the Redcaps war, dass so gut wie alle Bandmitglieder auch sangen. Jump Blues kombiniert mit frühen Doo-Wop sozusagen. Auf Boogie Woogie on a Saturday Night hörten wir übrigens mal ein von Emmett Matthews gespieltes Sopransaxophon. Der Einsatz dieses Instruments war ja auch eher selten im Rhythm and Blues und Jump Blues. Boogie Woogie on a Saturday Night war schon beinahe Rock'n'Roll und nun soll dieser folgen. in den nächsten Titeln hintereinander Bo Diddley, Gene Vincent und aus Großbritannien Johnny Kidd and the Pirates. Catman's a-comin' a-runnin' about. Tap man's coming, looking for a girl. Better hide your sister, my hand. C is for the crazy hairdo that he wears around. A is for the arms that he'll sneak around your waist. T is for the taste of the lips belong to you. Catman. Catman! M is for the mean things that this mean man does. A is for all the hearts that he has ever broke. N is for the names of the list you may be on. Catman. Catman! Rock! Catman looking for a woman all day long. Better watch out because he is in your midst. Better watch out or you're gonna be kissed. Better watch out because he is in your midst. Catman. Catman! Yeah! Better watch out because I'm the Catman. Catman! Restless, you've made me. Don't know, baby, what a fool you've made out of me. Are you still to be my loving baby? Come and take a chance, I'll be here romance. You keep me waiting for a day. You do, you turn up late and try to play it cool. Not cool enough to make it stick. I knew it was another trick to keep me waiting, or keep me waiting. Take another chance. Wir hörten auf Framatz musikalisches Fundbüro Bo Diddleys 1962er I Can Tell, das zum festen Bestandteil der Merseybeat Bands aus Liverpool wurde. Unter anderem gibt es davon eine energiegeladene Version von Rory Storm and the Hurricanes, danach Gene Vincent and the Bluecaps mit Catman, und die beeinflussten natürlich die frühen britischen Rocker, wie zum Beispiel die sich anschließenden Johnny Kidd and the Pirates mit Restless, der Nachfolgesingle auf Shaken All Over von 1960, an der Leadgitarre wieder dabei Joe Moretti, der übrigens unter anderem auch schon Gene Vincent während seines Aufenthaltes in England begleitete. Wir wechseln weder das Genre noch die Zeit. Im Gegenteil, ich lege mit dem Pianisten und Arrangeur Ernie Freeman aus den USA noch etwas nach. Der arbeitete gern und oft mit Musikern wie dem Gitarristen Irvin Ashby. Der spielte wiederum einst im Nat King Cole Trio. Oder er spielte auch mit dem Saxophonisten und Flötisten Plus Johnson. Alle drei hören wir jetzt auf dem Instrumental Jamboree. Danach begleiten sie den Sänger Sonny Knight auf dessen Rock'n'Roll-Ballade Confidential. Confidential as a church at twilight, sentimental as a rose in moonlight. My love for you will always be confidential to me. Confidential as a mother's prayer, too beautiful for other eyes to share. My love for you will always be confidential to me. Love's a precious secret, a beautiful thing apart. There is no need for prying eyes to look into my heart. Confidential as a baby baby's cry, secret and moving as a lover's sigh. My love for you will always be confidential to me. Confidential as a baby's cry, secret and moving as a lover's sigh. My love for you will always be confidential to me. to me. Ernie Freeman, geboren 1922 in Ohio, mit 58 Jahren an den Folgen von Alkoholismus verstorben, kam eigentlich vom klassischen Piano, war nicht nur Studiopianist und veröffentlichte unter eigenen Namen, sondern war auch auf vielen bekannten Hits Arrangeur. Unter anderem schrieb er das Streicherarrangement für Simon & Garfunkels Bridge Over Troubled Water. Oder er arrangierte auch Frank Sinatras Stranger in the Night. Für beides erhielt er jeweils einen Grammy, so eine Art musikalischen Oscar. Das hätte man nicht unbedingt erwartet, wenn man diese beiden Aufnahmen, die ich soeben gespielt hatte, als einzige kennen würde. Aber auch, dass der Pianist Oscar Peterson zusammen mit Milt Jackson am Vibraphon 1971 den Stones-Titel Satisfaction aufgenommen hatte, könnte jetzt so manchen erstaunen. Thank you. Satisfaction folgte I Want to Hold Your Hand, allerdings nicht von den Beatles, sondern gut zwei Jahre später, 1966, neu interpretiert vom Gitarristen Grant Green, Titelstück seiner Blue Note LP mit Elvin Jones am Schlagzeug, Larry Young an der Orgel und Hank Mobley am Tenorsax. Das war es mit Framas Musikalisches von Büro beinahe zum Ausklang noch einmal zeitgenössische akustische Musik. Wir hatten die Sendung mit Rachel Plass begonnen, einer Mundharmonikaspielerin. Wir lassen sie ausklingen mit dem Bottroper Gitarristen Georg Dubowski, Farewell James vom Jahr 2024. Viel Spaß damit. Bis zum nächsten Mal.